Gaming-Token bei Computerspielen. Problembeschreibung. Gaming-Token verstehen sich ähnlich wie eine Währung in einem Computerspiel, die ein abgeschlossenes System darstellt. Diese Token können in speziellen Features im Spiel geändert werden. Zum Beispiel, man kann ein besonderes Schwert kaufen, besondere Kostüme für die Spielfigur erwerben oder sie in andere sogenannte Skins wechseln. Gaming-Token kann man entweder mit regulärem Geld kaufen, durch Tausch mit anderen Spielern erwerben oder sie im Spiel durch Erreichen gewisser Ziele erhalten. Gaming-Token werden von der Spielefirma zentral über eine Datenbank kontrolliert und jedes zentrale System braucht das Vertrauen der Community, in diesem Fall der Mitspieler. Viele der digitalen Skins oder Waffen in einem Spiel, welche gekauft werden können, haben deshalb einen Wert, weil der Spielehersteller verspricht, sie rar zu halten. Zum Beispiel gibt es das große goldene Schwert nur einmal im gesamten Spiel. Nur, wie kann ein Spieler sicher gehen, dass dies auch so ist? Hier die Lösungserklärung. Über eine Blockchain wäre der Besitz von Token oder Skins ganz einfach, transparent darstellbar. Ähnlich wie bei Treueprogrammen könnten auch die Gaming-Token zusätzlich über eine Blockchain mit anderen Programmen kompatibler gemacht werden. Und so wären die Probleme vieler Gaming-Token ganz einfach gelöst. Die große Herausforderung bei dieser Anwendung besteht darin, dass es bei Computerspielen nur wenige Anbieter gibt, welche den gesamten Bereich dominieren. Im Prinzip gibt es vielleicht 5 bis 10 Firmen, welche sich den Computerspielekuchen aufteilen. Auch wenn der Wettbewerb zwischen den einzelnen Parteien hoch ist, so ist Interoperabilität nicht ganz so essentiell wie zum Beispiel bei Treueprogrammen, von denen es Tausende gibt. Es ist also nicht im absoluten Interesse der Großen, hier viele Vorteile für Kunden zu erzeugen. Und eine außenstehende Firma wird sich schwer tun, ihre Blockchain-Lösung an eine der Computerspielefirmen zu verkaufen. Alternativmöglichkeiten. Solange eine Computerspielefirma die Spieler nicht betrügt, Gaming-Token nicht unendlich inflationiert und Skins rar hält, wird der Ruf nach einer zwar dezentralen, doch deutlich ineffizienteren Lösung nicht allzu schnell laut werden. Interoperabilität oder Transparenz können, wenn auch nur bedingt, durch zentrale Lösungen ebenfalls geschaffen werden. So scheint die Gaming-Token-Lösung zwar interessant, doch die genaue Umsetzung wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ein paar Praxisbeispiele. Von Vitalik Buterin, einem der Gründer der Ethereum-Blockchain, stammt das berühmt gewordene Zitat, dass er von 2007 bis 2010 glücklich World of Warcraft gespielt hat, bis die Firma Blizzard eine Zerstörungskomponente seines Verwünschungsspruches geändert hatte. Er heulte sich in den Schlaf und wusste, dass Zentralisierung der Horror war. Ob sich das wirklich so abgespielt hat oder nicht, ist absolut nicht wichtig. Gleichwohl verdeutlicht diese humorige Äußerung auf anschauliche Art und Weise, welche Macht Dezentralisierung bei einem Computerspiel hätte. Der Spieler wäre dann wirklich im Besitz und damit in Kontrolle der digitalen Dinge, welche er im Spiel gekauft hat. 2017 wurde das Sammelspiel CryptoKitties auf der Ethereum-Blockchain vorgestellt, bei welchem man digitale Katzen sammeln kann. Das habe ich im betreffenden Jahr als eine der wichtigsten Blockchain-Entwicklungen angesehen. Zum ersten Mal konnten Leute nämlich wirklich diese digitalen Assets als sogenannte NFTs, Non-Fungible Tokens, in einem Spiel besitzen und brauchten sich nicht auf andere Firmen zu verlassen. CryptoKitties ist keine wirklich relevante Blockchain-Applikation. Doch war es das erste Mal, dass ein Spieler seine Katzen auch weiter besitzen konnte, selbst wenn die Firma pleite gehen würde. Vergleichbares wäre auch mit speziellen Waffen oder Kostümen bei Anwendung einer Blockchain im Bereich der Computerspiele denkbar. Ginge ein Spiel pleite, könnten diese aufgrund ihrer Rarität sogar noch wertvoller werden. Sollten sich also große Computerspielehersteller dazu entschließen, Token und Skins zu dezentralisieren, hätte dies einen enormen Einfluss auch auf die anderen Hersteller. Je nach Erfolg der Umsetzung wäre Transparenz und Interoperabilität in ganz anderen Maßen möglich als bisher. Ob und wann das jedoch passiert, wird sich erst zeigen.